Erst einmal ging Jesus am Sabbat durch Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger. Sie pflückten Ähren und aßen sie. Zweiter, die Pharisäer sahen das. Sie sagten zu Jesus, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. Dritter, Jesus antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat? Er und seine Männer hatten Hunger. Vierter, er ging in Gottes Haus. Sie aßen die heiligen Brote. Nur Priester durften diese Brote essen. Aber David und seine Männer aßen sie. Fünfter, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen? Am Sabbat arbeiten die Priester im Tempel. Sie tun nichts Falsches dabei. Sechster, ich sage euch, hier ist etwas Wichtigeres als der Tempel. Siebter, ihr solltet verstehen, was es bedeutet, ich will Güte, nicht Opfer. Dann würdet ihr diese unschuldigen Menschen nicht verurteilen. Achter, denn der Menschensohn hat Macht über den Sabbat. Neunter, Jesus ging von dort weg. Er kam in ihre Synagoge. Zehnter, dort war ein Mann mit einer kranken Hand. Sie fragten Jesus, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie wollten ihn anklagen. Elfter, Jesus sagte zu ihnen, wer von euch hat ein Schaf? Wenn das Schaf am Sabbat in eine Grube fällt, holt ihr es doch heraus. Zwölfter, ein Mensch ist viel mehr wert als ein Schaf. Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dreizehnter, dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus. Sie war wieder gesund, wie die andere Hand. Vierzehnter, die Pharisäer gingen hinaus. Sie beschlossen, Jesus zu töten. Fünfzehnter, Jesus wusste das. Er ging von dort weg. Viele Menschen folgten ihm. Er heilte sie alle. Sechzehnter, er sagte ihnen streng, dass sie nicht über ihn reden sollten. Siebzehnter, so erfüllte sich, was der Prophet Jesaja sagte, 18. Das ist mein Diener, den ich gewählt habe. Ich liebe ihn sehr. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Er wird den Völkern sagen, was richtig ist. 19. Er wird nicht streiten oder schreien. Niemand wird seine Stimme auf der Straße hören. 20. Er wird ein zerbrochenes Rohr nicht ganz zerbrechen. Er wird einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht zum Sieg führen. 21. Die Völker werden auf ihn hoffen. 22. Dann brachten sie einen Mann zu Jesus. Der Mann war blind und konnte nicht sprechen. Jesus heilte ihn. Der Mann konnte sprechen und sehen. 23. Alle Leute waren erstaunt. Sie sagten, ist das nicht der Sohn Davids? 24. Die Pharisäer hörten das. Sie sagten, er treibt böse Geister nur mit Beelzebul aus. Beelzebul ist der Anführer der bösen Geister. 25. Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, ein Reich, das sich selbst bekämpft, wird untergehen. Eine Stadt oder ein Haus, das sich selbst bekämpft, kann nicht bestehen. 26. Wenn der Satan den Satan austreibt, dann kämpft er gegen sich selbst. Wie kann sein Reich dann bestehen? 27. Wenn ich böse Geister mit Beelzebul austreibe, mit wem treiben eure Leute sie dann aus? Darum werden sie eure Richter sein. 28. Wenn ich böse Geister mit Gottes Geist austreibe, dann ist Gottes Reich schon zu euch gekommen. 29. Niemand kann in das Haus eines starken Mannes einbrechen. Er kann ihm seine Sachen nicht wegnehmen. Es sei denn, er bindet den starken Mann zuerst. Dann kann er sein Haus ausrauben. 30. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 31. Darum sage ich euch, Gott wird den Menschen jede Sünde und jedes schlechte Wort vergeben. Aber ein schlechtes Wort gegen den Geist Gottes wird nicht vergeben. 32. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben. Wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird nicht vergeben. Das gilt weder jetzt noch in der Zukunft. 33. Pflanzt einen guten Baum, dann bekommt ihr gute Früchte. Pflanzt einen schlechten Baum, dann bekommt ihr schlechte Früchte. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. 34. Ihr bösen Menschen. Wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Was im Herzen ist, das sagt der Mund. 35. Ein guter Mensch sagt gute Dinge. Ein böser Mensch sagt böse Dinge. 36. Ich sage euch, für jedes unnütze Wort, das Menschen sagen, müssen sie am Gerichtstag Rechenschaft ablegen. 37. Denn deine Worte werden zeigen, ob du schuldig bist oder nicht. Deine Worte werden dich verurteilen oder freisprechen. 38. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer antworteten Jesus, Lehrer, wir wollen ein Wunder von dir sehen. 39. Jesus antwortete ihnen, diese bösen Menschen wollen ein Wunder sehen. Aber sie werden kein Wunder sehen, außer dem Zeichen des Propheten Jona. 40. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches. So wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Erde sein. 41. Die Leute von Ninive werden am Gerichtstag aufstehen und diese Menschen verurteilen. Denn sie änderten ihr Leben, als Jona predigte. Und hier ist jemand Wichtigeres als Jona, 42. Die Königin des Südens wird am Gerichtstag aufstehen und diese Menschen verurteilen. Denn sie kam von weit her, um Salomos Weisheit zu hören. Und hier ist jemand Wichtigeres als Salomo. 43. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, dann geht er durch trockene Orte und sucht Ruhe. Aber er findet keine Ruhe. 44. Dann sagt er, ich will zurück in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Wenn er kommt, findet er es leer, sauber und schön. 45. Dann geht er und holt 7 andere Geister. Diese Geister sind schlimmer als er. Sie ziehen ein und wohnen dort. Dann geht es dem Menschen am Ende schlechter als am Anfang. So wird es auch mit diesen bösen Menschen sein. 46. Als Jesus noch zu den Leuten sprach, standen seine Mutter und seine Brüder draußen. Sie wollten mit ihm sprechen. 47. Jemand sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Sie wollen mit dir sprechen. 48. Jesus antwortete dem Mann, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 49. Er zeigte auf seine Jünger. Er sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. 50. Denn wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.